Block war dumm, Basur, klar darfst du eine Meinung haben. Aber im Ernst, mich langweilen deine Fragen. Mach dein Ding, wie du willst, ist mir doch Latte. Klar gibt's Evolution, Darwin war schließlich ein Affe. Und was Survival auf The Fittest, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Alter, dann kiff ich. Mach mich lang und starr an die Decke. Wichs mir ein und lies Lanzerhefte. Progress Coin 1996. Es geht voran, Alter, aber es läuft nicht. Doch ich freu mich, denn ich atme. Das ist kein Fenster, das ist nicht die Scharte. 013 Flugzeuge landen, ich schnapp's schon mich durch den dunkelsten Osten. Meine Hose saß zu tief und dazu noch in den Socken. Aber jeder sagte Hurensohn und jeder sagte Pfosten. 85 West-Berlin, Inselkind. Ich seh zu, wie meine Zeit verrinnt zwischen Meiche Tegel Center und Müllberg. 98 Oberschule, Endeffekt null wert. Viel neu verkehrt, im Endeffekt nur konsequent. Ich rap noch immer schlecht und trag mein letztes Hemd. 2011, mir bleiben doch noch ein paar Jahre. Ich feier viel, stell mich selbst dabei in Frage. Verpeil das und stürze endgültig ab. 2013 hab den Blödsinn endlich satt. 2000 Bad Religion, Schlachtruf und bunte Haare. Ich muss am Mic ran, scheiß mal auf die Gitarre. Und scheiß mal auf euer Lagerfeuer. Gar nichts machen, das fand ich viel, viel toller. Feature Klimbim, tralala. 04 kam, glaub ich, Block Wappa. Kein Plan genau, weiß ich echt nicht mehr. Das ist alles so verdammt lange her. War immer treu und loyal, doch niemals ehrlich. Doch was immer Gott will, man, das klärt sich. Anno Dano wird man sehen. In meinem toten Schiff bin nur ich der Kapitän. In meinem toten Schiff bin nur ich der Kapitän. 1989, der Fernseher läuft am Küchentisch. Sowas gab's sonst nicht, man, sowas gab's echt nicht. 92 sah ich bei Oma Lichtenhagen in der Lindenstraße, was soll ich schon sagen? 98, Frankreich sollte Weltmeister werden. Aber ich mach diese Matenten beim Französisch lernen. Bin dann mit der Schule hin und war ein paar Mal da. Seitdem muss ich wieder hin, ist lange her. War einmal mit Julian Amsterdam, ey, wir waren obdachlos. Und ich war noch niemals in New York. 2004, Lübeck, erstes Live-Konzert. Ich hab da jeden mit meinem Scheiß genervt. Ich war gar nicht schlecht, ich war richtig schlecht, Alter. Letztens war ich da und hab verkackt als Headliner. Das ist halt echt leider, aber die Hütte brennt. Ich hab kein Merch dabei, ich trag mein letztes Hemd.